Hi friends, let's go. Hallo Freunde, lasst uns anfangen. One hour is always very little. Eine Stunde ist nicht sehr viel. It's wrong, whatever you think. I know, but they see the Ed Matthäus. I will explain it. Oh, sorry, es ist falsch, was du da markiert hast. Die Adresse hat einen Schreibfehler. Oh, so that's not the right address. Yeah. Oh, das stimmt also nicht. Okay. Ich kann das machen und dann legst du es fest. Okay. Okay. Machko, here the pin. There you go, okay. You can pin it. Are you really sending it? Schickst du es mir? This one here. Yeah, Mach Correa DP. Okay, pin. Okay, yeah, a lot of people are doing. Obrigado, okay. Todo mundo. Okay, quase 600 pessoas. Let's go, let's go, let's go. Okay, lass uns loslegen. Because 1 hour is very little time. Denn eine Stunde ist nicht sehr viel. Listen, guys, first of all, don't ask me questions. Hört zu, Leute. Bitte stellt mir keine Fragen. Don't send me questions. Schickt mir keine Fragen. And I'll tell you why. Und ich sage euch auch warum. Because I have already told you people, weil ich euch bereits gesagt habe, that it's not going to make sense until the end. Dass es bis zum Schluss keinen Sinn machen wird. Every day I get so many questions sent by email, by WhatsApp and here on Instagram. Ich bekomme jeden Tag so viele Fragen per E-Mail oder WhatsApp oder hier auf Instagram. These questions will be answered. Und die Fragen werden beantwortet werden. I will probably do 10 lives just about prayer and fasting in the new covenant. Ich werde wahrscheinlich 10 lives nur übers Gebet und Fasten im neuen Bund machen. So just be patient. Also seid bitte geduldig. I've had so many wonderful messages. Ich habe so viele wundervolle Nachrichten bekommen. How people are being transformed through these lives. Von Menschen, die durch diese Lives verändert wurden. But also frustrations. Aber es gibt da auch Frustrationen. People saying, well, how do I not pray? Everything was wrong. Die Leute sagen, wie soll ich denn jetzt beten? Bisher war alles falsch. Yes, it's true. Ja, das stimmt. Listen, I used to be very religious. Hör zu, ich war früher sehr religiös. It's hard to believe, but I was really religious. Das ist vielleicht schwer zu glauben, aber ich war wirklich sehr religiös. And I prayed wrong all the time. Und ich habe ständig falsch gebetet. And I thank God that He taught me by His Holy Spirit how to pray right. Und ich danke Gott, dass er mich durch seinen Heiligen Geist gelehrt hat, wie ich richtig beten soll. And I've been thinking so much about this teaching. Und ich habe so viel über diese Lehre nachgedacht. And this is what I decided I have to do. Und ich habe beschlossen, dass ich Folgendes tun muss. First, I have to tear down before I can build up. Zuerst muss ich niederreißen, bevor ich aufbauen kann. That's what Paul said that he also had to do. Auch Paulus sagte, dass er dies tun musste. So I have to tear down all the wrong ideas of prayer first. Deshalb muss ich zuerst alle falschen Vorstellungen über Gebet einreißen. Because if I just teach you how to pray right, you're going to be so confused. Denn wenn ich euch einfach lehre, wie ihr richtig betet, dann werdet ihr total verwirrt sein. That's why I will tear down every wrong mentality. Aus diesem Grund werde ich jede falsche Denkweise niederreißen. And you have to be patient with me. Und ihr müsst geduldig mit mir sein. In the end, I will teach you amazingly, beautifully how to pray. Am Ende werde ich euch erstaunlich und herrlich erklären, wie ihr betet. Your prayer life will change. Euer Gebetsleben wird sich verändern. And here's the other thing. It will be answered always. Und die andere Sache ist, es wird immer beantwortet werden. Every day I meet Christians. Their prayer life is frustrating. Jeden Tag begegne ich Christen, deren Gebetsleben frustrierend ist. It's because their religious ideas are awful. Es liegt daran, dass ihre religiösen Vorstellungen einfach furchtbar sind. So, let's quickly recap. Also, wollen wir kurz rekapitulieren. Prayer is not trying to convince God to fix your problems. Beim Gebet geht es nicht darum, Gott davon zu überzeugen, deine Probleme zu lösen. This has to completely be destroyed and removed from your life. Das muss vollständig zerstört und aus deinem Leben entfernt werden. Prayer has nothing to do with your intensity. Gebet hat nichts mit deiner Intensität zu tun. The currency of heaven is faith and not intensity. Die Währung des Himmels ist Glauben und nicht Intensität. And again, we can find Bible verses, but they are not based on the finished work of the cross. Und noch einmal, wir können Bibelverse finden, aber die basieren nicht auf dem vollbrachten Werk des Kreuzes. So you have to get rid of this wrong mindset. Ihr müsst also diese falschen Denkweisen loswerden. We have seen yesterday that yes, God is sovereign, but that does not mean that he is in control. Gestern haben wir erkannt, ja, Gott ist souverän, aber es bedeutet nicht, dass er die Kontrolle hat. People, you don't have to send me messages anymore asking me to save the lives, okay? Leute, ihr braucht mir keine Nachrichten mehr schicken und mich bitten, dass ich die Lives speichere, okay? Every life of the Prayer of the New Covenant is saved and is going to go on my YouTube channel. Everyone. Hallo. Jedes Live über das Gebet im Neuen Bund wird gespeichert und kommt auf meinen YouTube-Kanal. Alle. Number one is already on the YouTube channel. All the others will go up there. Be it. Nummer eins ist bereits auf dem YouTube-Kanal und all die anderen werden dort auch landen. Also seid friedlich. So then we have decided that we must never react. Like pray out of urgency. Und dann haben wir beschlossen, dass wir nie reagieren dürfen aus Dringlichkeit und aus Dringlichkeit beten dürfen. Then we all, I'm going to talk about fasting. Just be patient. It will get there. Ich werde auch über Fasten reden. Habt Geduld, ich komme da schon hin. I have spent a lot of time preparing for this. Ich habe viel Zeit damit verbracht, das vorzubereiten. Today I was studying about this. Heute habe ich das Thema studiert. And I was reading a comment by who I consider one of the greatest men of God alive. Und ich habe einen Kommentar gelesen von einem Mann, den ich selbst als einen der größten Männer Gottes betrachte. And this is what this man said. Und dies sagte der Mann. He said, if we treat intercession like the people in the old covenant. Er sagte, wenn wir Fürbitte wie die Menschen im alten Bund behandeln. And he said Abraham was negotiating with God if there are 10 righteous people not to destroy Sodom and Gomorrah. Und er sagte, dass Abraham mit Gott verhandelte, Sodom und Gomorra nicht zu zerstören, wenn es 10 gerechte Menschen dort gäbe. And God destroyed because there were not 10 righteous. Und Gott zerstörte die Städte, denn es gab keine 10 Gerechten. And then this man of God quoted Ezekiel. Und dann zitierte dieser Mann Gottes Hesekiel. How we have to stand in the gap between God and the wicked people. Wie wir im Riss zwischen Gott und den bösen Menschen stehen müssen. And to intercede so that these people will be saved. Um Fürbitte zu tun, damit diese Menschen gerettet werden. And this man made a statement that I thought was incredible, but it's going to shock the whole world. Und dieser Mann machte eine Aussage, die ich beeindruckend fand, aber er wird damit die ganze Welt schockieren. This is what he said. Er sagte Folgendes. He said, if we pray like Abraham did or like the prophet Ezekiel tells us to pray. Wenn wir so beten wie Abraham oder der Prophet Ezekiel uns aufträgt zu beten. He said, we act in the spirit of Antichrist. Dann handeln wir aus dem Geist des Antichristen heraus. I love that. Ich liebe das. Of course he did. And here is why. Und zwar deshalb. Because he said, in the new covenant, everything changed. Weil er sagte, im neuen Bund hat sich alles verändert. Now there is one mediator between God and man, and this is Jesus Christ. Nun gibt es einen Mittler zwischen Gott und den Menschen, und das ist Jesus Christus. The Bible says that God wants to reconcile the world to himself through Jesus. Die Bibel sagt uns, dass Gott die Welt mit sich versöhnen will durch Jesus Christus. So think about this. Also denk drüber nach. God sends his own son. Gott sendet seinen eigenen Sohn. He decides that he is the perfect sacrifice for the whole world. That's what the Bible says in John. Er beschließt, dass er das perfekte Opfer für die ganze Welt ist, sagt die Bibel in Johannes. Then we come. Dann kommen wir. And we think that that sacrifice is not enough. Und wir denken, dass dieses Opfer nicht genug ist. We think we still have to convince God by our intercession to save our neighbors. Wir denken, dass wir Gott immer noch durch unsere Fürbitte überzeugen müssen, um unsere Nachbarn zu retten. So we are acting in the spirit of Antichrist, like we are taking the place of Christ. Deshalb handeln wir im Geist des Antichristus, denn wir nehmen den Platz von Christus ein. This statement has to shock the whole world. Diese Aussage muss die ganze Welt schockieren. But I 100% agree with it. Aber ich stimme 100%ig damit überein. We must not how I don't know how strong enough to say this. You must break out of this idea. Prayer is something to be used to change God's mind. Ich weiß nicht, wie ich das stark genug zum Ausdruck bringen kann. Du musst aus dieser Vorstellung ausbrechen, dass Gebet etwas ist, das benutzt wird, um Gottes Denken zu verändern. First of all, why would you even want to change the mind of God? Zuerst einmal, warum würdest du überhaupt das Denken von Gott verändern wollen? It's like God is a good God. Gott ist ein guter Gott. But here is the other problem. Und hier ist das andere Problem. We also have to get rid of this idea. Wir müssen auch die Vorstellung loswerden, that prayer is here in order to convince God to do things. Dass Gebet dazu da ist, um Gott von etwas zu überzeugen, etwas zu tun. God does not need to be convinced to do good things. Gott muss nicht überzeugt werden, gute Dinge zu tun. Look, we have treated prayer so awfully. Schaut, wir haben Gebet so falsch verwendet. I had a message today. Ich habe heute eine Nachricht bekommen. And, it was really very interesting. Und sie war wirklich sehr interessant. This friend of mine, she's a very wonderful lady. Diese Freundin von mir, sie ist eine wirklich wunderbare Dame. She asked me how she prays. Sie fragte mich, wie sie beten soll. A relative of hers is having some awful consequences for a terrible choice that he made. Ein Verwandter von ihr stand vor schrecklichen Konsequenzen aufgrund einer furchtbaren Entscheidung, die er getroffen hatte. So this was her question. Und da war ihre Frage. Can I pray intensely for God to intervene and get him out of the mess? Kann ich intensiv beten, damit Gott ihn aus diesem Schlamassel herausholt? Isn't that a good question? Ist das nicht eine gute Frage? You see, this is an awful mentality. Seht ihr, das ist eine schreckliche Denkweise. We use prayer to convince God to get us out of the consequences of our wrong choices. Wir haben Gebet dazu verwendet, um Gott zu überzeugen, uns aus schrecklichen Konsequenzen unserer falschen Entscheidung herauszuholen. That's wrong. Wrong. Und das ist falsch. Because this makes me the powerful one and God the weak one. Denn das macht mich zum Starken und Gott zum Schwachen. If I am intense enough, I can manipulate God. Wenn ich intensiv genug bete, dann kann ich Gott manipulieren. If I'm intense enough, I can finally convince God to do things that I want to be done. Wenn ich intensiv genug bin, dann kann ich Gott irgendwann davon überzeugen, die Dinge zu tun, die ich haben will. Think with me. Denk mit mir mit. In reality, many things, all we have to do is think a little bit logical. In Wirklichkeit müssen wir bei vielen Dingen einfach ein bisschen logisch nachdenken. Imagine that somebody enters your house. Stell dir vor, dass jemand in dein Haus kommt and rapes your child. Und dein Kind vergewaltigt. And then murders your child. Und dann bringt er dein Kind um. That person is caught and goes to prison. Diese Person wird geschnappt und kommt ins Gefängnis. That's the consequence of the wrong things, the wrong action. Das ist die Folge von diesen falschen Taten. Now imagine. Und jetzt stell dir vor, the child that was raped and killed is your child. Das Kind, das vergewaltigt und getötet wurde, ist dein Kind. But the mother of the murderer is a Christian. Aber die Mutter des Mörders ist Christin. A very godly woman. Eine sehr gottesfürchtige Frau. So what does she do? Und was macht sie dann? She fasts and prays intensely for her son not to go to prison. Sie fastet und betet für ihren Sohn, damit er nicht ins Gefängnis muss. And God answers her prayer. Und Gott beantwortet ihr Gebet. And the man goes free. Und der Mann kommt frei. Here's my question. Hier ist meine Frage. How do you feel as a mother of the child? Wie fühlst du dich als Mutter dieses Kindes? I hope you get angry. Ich hoffe, du wirst zornig. Because you need to get very angry. Denn du solltest sehr zornig werden. You know why? Und weißt du warum? Because an injustice was done to your child and nobody had the consequences. Denn deinem Kind wurde eine Ungerechtigkeit angetan und niemand muss die Konsequenzen tragen. So now suddenly everybody can get away with injustices because by prayer we can get God into doing what we want him to do. Nun kann jeder plötzlich mit Ungerechtigkeiten davonkommen, weil wir Gott durch Gebet dazu bringen können, das zu tun, was wir von ihm wollen. Should we pray for the man who is in prison? Sollen wir für den Mann beten, der im Gefängnis ist? Well, sure. Ja, natürlich. Pray what? Und was sollen wir beten? that he will have eyes open to see that he needs Christ as his savior. Dass seine Augen geöffnet werden und er sieht, dass Christus sein Retter ist. That he will turn into a man of God who will show the glory of God in the whole world. Dass er sich in einen Mann Gottes verwandelt, der die Herrlichkeit Gottes auf der ganzen Welt demonstriert. That he can reach hundreds of people in prison for Christ. Dass er im Gefängnis hunderte von Leuten für Christus erreichen kann. Why can't we pray prayers that his eyes will be opened like Paul taught us to pray? Warum können wir nicht Gebete beten, dass seine Augen geöffnet werden, so wie Paulus uns das gelehrt hat? I tell you why. Ich sag euch warum. Because religion has taught us to pray very wrong. Weil uns Religion beigebracht hat, sehr falsch zu beten. Now it is so deeply rooted into our lives. Und jetzt ist es so tief in unserem Leben verwurzelt. So we must not do this problem-focused prayer. Also wir dürfen nicht diese problemorientierten Gebete beten. Let me tell you a story. Lass mich euch eine kleine Geschichte erzählen. It was in 28 years ago. Es war 1992, vor 28 Jahren. We had a big conference in Austria. Wir hatten eine große Konferenz in Österreich. We brought some of the most well-known speakers there. Es waren einige der bekanntesten Sprecher dort. Mike Bickle. Mahesh Shafter. Rick Joyner. Wow. So some of the greatest men we brought together. Also einige der größten Männer Gottes haben wir dort zusammengebracht. And we had a 3-day conference. Und wir hatten eine dreitägige Konferenz. The first night, am ersten Abend, people came forward for prayer. Kamen die Leute nach vorne zum Gebet. One lady came to me. Und eine Frau kam zu mir. And she said, Reinhard, please pray for me. Und sie sagte, Reinhard, bitte bete für mich. I said, 28 years ago, I did what I still do today. Vor 28 Jahren habe ich schon genau dasselbe gemacht, was ich heute tue. What do you need prayer for? It frustrates Daniel many times. Daniel kennt das schon und es frustriert ihn so oft. When he travels with me. Wenn er mit mir reist. I know. I said, what do you want me to pray for? Ich sagte, wofür soll ich beten? You know, people have this weird idea that prayer is a magic thing. Weißt du, die Leute haben so eine seltsame Vorstellung, dass Gebet etwas Magisches ist. There's nothing magical about prayer. Es gibt absolut nichts Magisches an Gebet. So anyhow, this lady said, pray for me. Also wie auch immer, diese Dame sagte, bitte bete für mich. I said, what do you want? Ich sagte, was möchtest du? She said, I want you to pray for the salvation of my husband. Sie sagte, ich möchte, dass du für die Errettung meines Ehemannes betest. Sounds a very, very wonderful prayer, doesn't it? Das hört sich nach einem sehr wundervollen Gebet an, oder nicht? I took her hand. Ich nahm ihre Hand. Because I wanted to say, let's pray the prayer of agreement. Denn ich wollte sagen, okay, lass uns das Gebet der Übereinstimmung beten. As I took her hand. Und als ich ihre Hand nahm, the Holy Spirit said to me, sagte der Heilige Geist zu mir, I don't want you to pray for the salvation of her husband. Ich möchte nicht, dass du für die Errettung ihres Ehemannes betest. I was shocked. Ich war schockiert. Like, what, God doesn't want me to pray for somebody's salvation? Was? Gott möchte nicht, dass ich dich für die Erlösung eines Menschen beten soll? I was going to obey God. I don't care what I think. Aber ich wollte Gott gehorchen, egal was ich selbst darüber dachte. So I said quietly in my heart. Und darum sagte ich ganz leise in meinem Herzen. I said, Lord, why not? Ich sagte, Herr, warum nicht? And this is what he told me. Und er sagte mir Folgendes. He said, Reinhard, in reality, her motive is completely wrong. Er sagte, Reinhard, in Wirklichkeit hat sie vollkommen falsche Motive. She doesn't even care if her husband goes to heaven or goes to hell. Es ist ihr völlig egal, ob ihr Ehemann in den Himmel oder in die Hölle kommt. The reason why she wants her husband to be saved. Der Grund, warum sie möchte, dass ihr Ehemann gerettet wird. Because he's a terrible husband. Er ist einfach ein schrecklicher Ehemann. And she wants a nice husband. Und sie möchte einen netten Ehemann. And she thinks if her husband becomes a Christian, he's going to be a very nice guy. Und sie denkt, wenn ihr Mann Christ wird, dann wird er ein sehr netter Mensch. The Lord said, it has nothing to do with the salvation of her husband. It's a very selfish prayer. Der Herr sagte, es hat gar nichts mit der Errettung ihres Ehemannes zu tun. Es ist ein sehr egoistisches Gebet. So, I want you to tell her that I don't pray for her. Und deshalb möchte ich, dass du ihr sagst, dass du nicht für sie betest. I told her. Ich habe es ihr gesagt. She pulled her hand out of my hand and she ran out of the meeting. Sie zog ihre Hand aus meiner Hand heraus und rannte aus der Versammlung. Very angry at me. Und sie war sehr böse auf mich. But you know what I've learned? Aber wisst ihr, was ich gelernt habe? When other people are angry with me, I don't have a problem. Wenn andere Leute auf mich sauer sind, dann habe ich kein Problem. They have a problem because it's their anger, it's not my anger. Sie haben ein Problem, denn es ist ihr Ärger, nicht meiner. So I don't care if the whole world is angry at me. Es ist mir egal, wenn jemand auf mich böse ist. It's not my problem. My problem is how I react to their anger. Das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist, wie ich auf ihren Ärger reagiere. Anyhow, I just said, okay. Auf jeden Fall. Next night the lady was back. Am nächsten Abend war die Dame wieder zurück. And she came again to me, even though there were many pastors. Und sie kam wieder zu mir, obwohl da viele andere Pastoren waren. And I thought, uh-oh, here we go again. Und ich dachte, oh, jetzt geht's wieder los. And she said to me, Reinhard. Und sie sagte zu mir, Reinhard. I understand. Ich verstehe. The Holy Spirit showed me very clearly how wrong my motive was. Der Heilige Geist zeigte mir ganz deutlich, wie falsch meine Motive waren. She said, I really repented. Sie sagte, ich tat wirklich Buße. She began to weep and weep. Sie begann zu weinen und zu weinen. She said, I don't care if my husband ever will be a good man. He's going to hell. He's going to hell. We need to pray for him. Sie sagte, es ist mir egal, ob mein Ehemann jemals ein guter Mann wird. Er geht in die Hölle. Er geht in die Hölle. Wir müssen für ihn beten. And the Holy Spirit said, agree with her. Und der Heilige Geist sagte, stimme mit ihr überein. But do you see how often our motives for prayer are so wrong? Aber siehst du, wie oft unsere Motive zum Gebet so falsch sind? I have a question for you. Ich habe eine Frage für euch. It's a key question. Es ist eine Schlüsselfrage. You have to answer it really honestly in your heart. Du musst sie wirklich ganz ehrlich in deinem Herzen beantworten. Here's my question. Hier ist die Frage. How many prayers have you prayed? Wie viele Gebete hast du gebetet? How many things have you asked God to do for you or to give to you? Wie viele Dinge hast du Gott gebeten zu tun oder dir zu geben? That actually never happened. Die dann in Wirklichkeit nie eingetroffen sind. How many? Wie viele? Denk drüber nach. I asked this question in a restaurant to a supervisor and his wife. Ich habe diese Frage einem Gemeindeleiter und seiner Frau in einem Restaurant gestellt. Because I was doing a seminar in that church about living without limits. Weil ich dort in der Kirche ein Seminar über Leben ohne Begrenzungen gehalten habe. And the supervisor was shocked to how I relate to God. Und er war schockiert, wie ich über Gott sprach. And he said in the restaurant, he said, Reinhard, I can't agree with what you're teaching. Und er sagte dort im Restaurant, Reinhard, ich kann mit dem nicht übereinstimmen, was du lehrst. We have to pray intensely. Wir müssen intensiv beten. I asked him this question. Und ich stellte ihm folgende Frage. How many things have you prayed for that never happened? Für wie viele Dinge hast du gebetet, die nie eingetroffen sind? Before he could answer me, bevor er mir überhaupt antworten konnte, his wife, who was a very honest lady, seine Frau, die eine sehr ehrliche Dame war and very non-religious, und sehr unreligiös, shocked him. Sie schockte ihn. She said, oh, she said, hundreds and hundreds and hundreds. Sie sagte hunderte und abermals hunderte Male. She said, most of my prayers don't get answered. Sie sagte, die meisten unserer Gebete werden nicht erhört. I said to her, ich sagte zu ihr, Einstein sagte, it is a definition of insanity, es ist die Definition von Wahnsinn, to do the same thing today that you did yesterday, but expect a different result. Die gleichen Dinge wie gestern zu tun und dabei heute ein anderes Ergebnis zu erwarten. So we Christians, we've been praying, but have very few results. Wir Christen beten also die ganze Zeit und haben dabei sehr wenig Ergebnisse. But we keep praying the same way. Aber wir beten trotzdem auf dieselbe Art und Weise weiter. It's insanity. Das ist Irrsinn. So something has to change. Und deshalb muss sich etwas ändern. Let me tell you the dangerous thing about this kind of prayer. Ich will euch sagen, was das Gefährliche an solcher Art Gebeten ist. It's highly dangerous. Es ist wirklich sehr gefährlich. It's destructive. Es ist zerstörerisch. Why? Und warum? Because the key to the successful life is your heart. Denn der Schlüssel zu einem erfolgreichen Leben ist dein Herz. Here's what the scripture says. Und das sagt die Schrift. Guard your heart more than any other thing, because out of it flow the rivers of life. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn daraus fließt der Strom des Lebens. Proverbs 4:23. Sprüche 4:23. So what happens if you don't guard your heart, your life is not going to be good. Und was passiert also, wenn du dein Herz nicht behütest, dann wird dein Leben nicht gut sein. So what do these kind of prayers do? Und was verursachen diese Art Gebete? These prayers where we have to pray more intensely, more intensely, more intensely, more intensely. Diese Gebete, bei denen wir immer intensiver beten müssen. Immer intensiver. But in the end, these prayers don't get answered. Und die am Ende doch nicht beantwortet werden. Do you know what these prayers do to your heart? Weißt du, was diese Gebete mit deinem Herzen machen? I just feel like crying. Ich fühle mich, ich könnte einfach nur weinen darüber. Do you know what these prayers do? Weißt du, was diese Gebete bewirken? They mess with your heart. Sie bringen dein Herz durcheinander. These prayers mess with your heart. Diese Gebete bringen dein Herz durcheinander. So what's happening? Und was passiert dann? Your heart becomes hard. Dein Herz wird hart. Your heart becomes disappointed. Dein Herz wird enttäuscht. Now what happens? Und was passiert dann? You are a Christian. Du bist ein Christ. The Bible teaches us to pray. Die Bibel lehrt dich zu beten. The pastor keeps saying, pray, pray, pray. Der Pastor sagt immer wieder, bete, bete, bete. The leader keeps saying, pray, pray, pray. Der Leiter sagt immer, bete, bete, bete. But the heart says, I don't want to pray anymore. I don't want to pray anymore. It's a mess, it's a mess. Aber das Herz sagt, ich will nicht mehr beten, ich will nicht mehr beten. Es ist ein Chaos, es ist ein Chaos. Faith is not in your head, it's in your heart. Glaube ist nicht in deinem Kopf, es ist in deinem Herzen. And if your heart does not believe, your prayers will never be answered. Und wenn dein Herz nicht glaubt, werden deine Gebete nie beantwortet werden. But because you are a religious Christian or a Christian, you have to pray. Aber weil du ein religiöser oder ein guter Christ bist, musst du beten. So what do we do? Und was machen wir dann? We keep praying. Wir beten weiter. But our hearts are disappointed. Aber unsere Herzen sind enttäuscht. So now what happens? Und was passiert dann? Prayer becomes a religious exercise. Das Gebet wird eine religiöse Übung. Prayer becomes more frustration than pleasure and joy. Gebet wird immer mehr Frustration werden, anstatt Vergnügen und Freude. Prayer becomes disappointment after disappointment after disappointment. Gebet wird zu einer Enttäuschung nach der anderen. And we keep fooling our own hearts. Und wir täuschen unsere eigenen Herzen immer wieder weiter. But our hearts cannot be fooled. Aber unsere Herzen können nicht getäuscht werden. So every time our hearts get even more harder. Und deshalb werden unsere Herzen jedes Mal immer noch härter. Now when we hear, we have to pray, our hearts go, urgh! But our mind goes, I have to pray, I have to pray. Und wenn wir dann hören, dass wir beten müssen, dann zieht sich unser Herz zusammen. Aber unser Verstand sagt, ich muss beten, ich muss beten. There is no relationship, there is no intimacy, there is no fun. Da gibt's keine Beziehung, keine Intimität und keinen Spaß. It's Christian duty. Es ist eine christliche Pflicht geworden. It's religion. Es ist Religion. Friends. Freunde. I cried today. I cried a lot today. Heute habe ich geweint. Ich habe so viel geweint heute. Because I communicated with a lady. Denn ich sprach mit einer Dame. Her pastor told her. Ihr Pastor hatte ihr gesagt, that the reason why they are in financial difficulties because of this coronavirus and the husband has lost his job because of this. Dass der Grund, warum sie finanzielle Probleme haben wegen dem Coronavirus und der Mann seinen Job verloren hat, das liegt daran, ihr Pastor rief sie an und sagt ihr, das liegt daran, dass ihr Ehemann nicht den Zehnten gibt. So the devourer has touched your car and your job. Deshalb hat der Zerstörer dein Auto und deine Arbeit angerührt. Tell your husband quick to tithe. Sag deinem Ehemann schnell, dass er den Zehnten geben soll. Tu videra. Começar a dizimar a videira. That's what the videra pastor told her. Das hat ihr der Pastor gesagt. That God cursed her because she didn't tithe. Dass Gott sie verflucht hat, weil sie nicht den Zehnten gibt. How can we do this to the children of God? How can we do this? Wie können wir das nur den Kindern Gottes antun? Wie können wir das tun? How? Wie? I cried so much. Ich habe so viel geweint. I cried because I felt the pain of this poor woman. Ich habe geweint, weil ich den Schmerz dieser armen Frau gespürt habe. There's a woman with a little baby that is trying to survive and she stole my pastor that God cried because she didn't give 10% to his church. Da ist eine Frau mit einem kleinen Baby und sie versucht zu überleben und ihr Pastor sagt ihr, dass Gott sie verflucht hat, weil sie keine 10% an seine Gemeinde gegeben hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber sowas zerreißt mir das Herz. Quebra meu coração. We have to wake up from religion, from old covenant thinking and from this terrible way to pray. Wir müssen von Religion aufwachen und von dem Denken im alten Bund und von dieser schrecklichen Art des Gebets. Listen, I'm determined to teach the people of God how to pray right. Hör zu, ich bin fest entschlossen, dem Volk Gottes beizubringen, wie man richtig betet. I don't care how many people go against me, and I really don't care. I'm going to teach the people of God how to pray. Es ist mir egal, wie viele Leute gegen mich aufstehen. Es ist mir wirklich egal. Ich werde dem Volk Gottes beibringen zu beten. Do you know, I feel the pain of the heart of God. Und wisst ihr, ich spüre den Schmerz Gottes im Herzen. He's saying to the leaders, let my people go that they may worship me. Er sagt zu den Gemeindeleitern, lasst mein Volk ziehen, damit sie mich anbeten. And those pastors who keep controlling the bride of Christ, they will be in big, big, big surprise very soon. Und diese Pastoren, die weiterhin die Braut Christi kontrollieren wollen, werden vor einer sehr, sehr großen Überraschung stehen, und zwar sehr bald. John the Baptist said, Johannes der Täufer sagte, he who has the bride is the bridegroom. I am not the one. Der, der die Braut hat, ist der Bräutigam. Ich bin nicht derjenige. Listen, people. Hört zu, Leute. It's time for the pastors to give the bride back to the bridegroom. Es ist Zeit, dass die Pastoren die Braut wieder dem Bräutigam zurückgeben. It's time for us to wake up and let the bride be passionately in love with the bridegroom. Es ist Zeit, dass wir aufwachen und zulassen, dass die Braut leidenschaftlich ist und in Liebe mit ihrem Bräutigam zusammen sein kann. Because he's about to come back. Denn er wird bald zurückkommen. And he will not watch what's happening. Und er wird nicht einfach zuschauen, was hier passiert. Out of passion for his own bride, he will defend his bride. Aus Leidenschaft für seine Braut wird er seine Braut verteidigen. I hope you understood the prophetic words I've just released. Ich hoffe, ihr habt das prophetische Wort verstanden, das ich gerade freigesetzt habe. The shaking that we see in the church is even the very, very, very little beginning. Die Erschütterung, die wir jetzt in der Kirche sehen, ist erst der allerkleinste Anfang. It's all preparing us for the greatest harvest in the history of humanity. Es geht bei alledem darum, uns auf die größte Ernte in der Geschichte der Menschheit vorzubereiten. What I've been prophesying for 6 years faithfully is now starting to happen. Das, was ich nun seit 6 Jahren treu prophezeie, fängt an zu passieren, zu geschehen. Wir sind so kurz vor dieser Ernte. So we have to understand that prayer is not trying to get God to fix me my problem and do what I want him to do. Deshalb müssen wir verstehen, dass es bei Gebeten nicht darum geht, dass Gott mich und meine Probleme in Ordnung bringt und das tut, was ich von ihm haben möchte. Because every time you pray a prayer that's not answered, it literally messes with your heart, brings disappointment. Denn jedes Mal, wenn wir ein Gebet beten, das nicht beantwortet wird, bringt das buchstäblich dein Herz durcheinander und es bewirkt Enttäuschung. Keine Angst, ich werde euch beibringen, wie man betet. Wir haben noch sehr viele Lives, ich werde euch das beibringen, das ist, verspreche ich euch. But let me tell you a little personal experience. Lasst mich euch eine kleine persönliche Erfahrung erzählen. Many people say that Rainer doesn't believe that we should pray. Viele Leute sagen, Reinhard glaubt, wir sollen nicht beten. Now, I really don't want to boast. Also, ich möchte wirklich nicht angeben. But I'm not sure if there's one person who ever said that who prays, who spends more time in prayer than me. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es auch nur eine Person gibt, die das jemals gesagt hat und die mehr Zeit im Gebet verbringt als ich. It's not that we mustn't pray or must pray. That's not even the issue. Es geht nicht einmal darum, ob wir beten müssen oder nicht beten müssen. Das ist gar nicht das Thema. Every Christian knows that we have to pray. Jeder Christ weiß, dass wir beten müssen. The question is how we pray. Die Frage ist, wie wir beten. That's the real big question. Das ist die richtig große Frage. I've always believed in prayer and I always will. Ich habe immer an Gebet geglaubt und werde das auch immer tun. When I first came to Brazil, als ich am Anfang nach Brasilien kam, the church that I was part of, they did a 21-day fast. Führte die Gemeinde, zu der ich gehörte, ein 21-tägiges Fasten durch. I thought it was wonderful. Und ich dachte, das war wunderbar. I thought, wow, the whole church fasts together for 21 days twice a year, that's beautiful. Ich dachte, wow, die ganze Gemeinde fastet zusammen 21 Tage lang, zweimal im Jahr, das ist herrlich. I didn't speak any Portuguese then. Und ich konnte damals noch kein Portugiesisch sprechen. But it didn't take very long and I was very, very shocked. Aber es dauerte nicht lange und ich war sehr geschockt. And here is why. Und der Grund ist folgender. The motives of fasting 21 days were quite shocking to me. Die Motive für das 21-tägige Fasten waren sehr schockierend für mich. I remember in 6 years only one time where the fasting was not about me and my problems. Ich erinnere mich daran, dass innerhalb von 6 Jahren nur ein einziges Mal ging es beim Fasten nicht um mich und meine Probleme. One time we fasted for Brazil. Einmal fasteten wir für Brasilien. All the other times it was like all about me, me, me, me, me, my prosperity, my better life, my this, my that, my the other. All die anderen Male ging es um mich, mich, mich, mich, mich, mich, mein Wohlstand, mein besseres Leben, mein dies, mein das und so weiter. I remember, I was very shocked. Ich weiß noch, ich war sehr schockiert. I thought, well, I didn't realize that we fast in order to make a deal or a bargain with God. Ich dachte, oh, ich habe gar nicht gewusst, dass wir fasten, um einen Deal oder einen Handel mit Gott abzuschließen. And I remember the very first time. Und ich erinnere mich an das allererste Mal. They gave me some papers. Sie gaben mir ein paar Zettel. And of course the book that you had to buy for the fast. Und natürlich das Buch, das man kaufen musste zum Fasten. I didn't know Portuguese. Ich konnte kein Portugiesisch. So ask a friend who spoke English. Deshalb fragte ich einen Freund, der Englisch sprach. I said, what do I do with this paper here? Ich sagte, was mache ich hier mit diesen Papieren, mit diesen Zetteln? And this pastor, she was a lady. Und diese Pastorin, es war eine Frau. She spoke very good English. Sie sprach sehr gut Englisch. She said, this is where you write in your personal requests. Da schreibst du deine persönlichen Anliegen drauf. I remember the leading pastor and the president of this movement, he wrote an aeroplane. Ich erinnere mich, dass der leitende Pastor und der Präsident dieser Bewegung, er schrieb drauf Flugzeug. 6 years ago, he still doesn't have an aeroplane. Das war vor 6 Jahren und er hat immer noch kein Flugzeug. But I said to this friend of mine, I said, so what do I write in there? Aber ich sagte zu meiner Freundin, was schreibe ich da drauf? And she said, look, I'm showing you. Und sie sagte, schau, ich zeige es dir. And she showed me her paper. Und sie zeigte mir ihren Zettel. She said, look, my paper is full back and front. Sie sagte, schau, mein Blatt ist vorne und hinten voll. I said, yeah, but what? Ich sagte, ja, aber was? She said, look, I wrote in here, I need a new car. Sie sagte, schau, hier habe ich geschrieben, ich brauche ein neues Auto. I need a vacation. Ich brauche einen Urlaub. I need a sofa. Ich brauche ein Sofa. These 3 things she wrote in, I don't remember the rest. Diese 3 Dinge hat sie aufgeschrieben. An die anderen kann ich mich nicht mehr erinnern. So she said, you write in everything you want from God. Und sie sagte, du schreibst also alles auf, was du von Gott möchtest. And every day you pray, pray, pray, pray. Und jeden Tag betest du, betest du, betest du. And 21 days fasting and praying, then God will answer your prayer. Und nach 21 Tagen Fasten und Beten wird Gott deine Gebete erhören. I tell you very honestly. Ich erzähle euch das sehr ehrlich. Eu vou te dizer honestamente. I went to my house. Ich ging nach Hause. And I thought, maybe I need to learn some things. Maybe I'm doing something wrong. Ich dachte, naja, vielleicht muss ich was lernen. Vielleicht habe ich was falsch gemacht bisher. I sat on my couch for a few hours. Ich saß mehrere Stunden lang auf meiner Couch. And the paper was still empty. Und das Blatt Papier war immer noch leer. I didn't know what to write. Ich wusste nicht, was ich schreiben sollte. Do you know what I wrote? Wisst ihr, was ich dann geschrieben habe? I want to have more of the spirit of wisdom and revelation to know you, Jesus. Ich möchte mehr vom Geist der Weisheit und der Offenbarung, um dich kennenzulernen, Jesus. I wrote, I want to walk in intimacy with you, Jesus. Ich schrieb, ich möchte in Intimität mit dir leben, Jesus. I wrote, I always want to walk in perfect love. Ich schrieb, ich möchte immer in vollkommener Liebe leben. So my friend told me I did everything wrong. Aber meine Freundin sagte mir, dass ich das ganz falsch gemacht habe. She said, look, you need this, you need that, you need the other. Sie sagte, schau, du brauchst dies, du brauchst das und noch andere Sachen. I said, I'm not using prayer to try to convince God to give me stuff. Ich sagte, ich benutze das Gebet nicht dafür, um Gott zu überzeugen, dass er mir Sachen gibt. One year later. Ein Jahr später. I went to my friend. Kam ich zu meiner Freundin. I said to her. Und ich sagte zu ihr. Did you get a new car? Hast du ein neues Auto bekommen? She said, not yet, I'm still praying. Sie sagte, nein, noch nicht, ich bete noch dafür. A year later. Das ist ein Jahr später. I said. Und ich sagte, I didn't write anything down and pray, nothing, and I was given two cars. Ich habe nichts aufgeschrieben und für nichts gebetet und mir wurden zwei Autos geschenkt. So I gave one away. Da habe ich eins weggeschenkt. I said, I wrote nothing. Ich sagte, ich habe nichts aufgeschrieben. And the man walks into my house. Und ein Mann kam in mein Haus. And he says, I want to buy you a leather sofa for 12,000 reais. Und sagte, ich will dir ein Ledersofa für 12,000 real kaufen. A man comes to me. Ein Mann kommt zu mir. That I only met once in my whole life. Den ich nur einmal in meinem Leben gesehen habe. And he said, und sagte, I'm giving you 50,000 reais. Ich gebe dir 50,000 real. But you have to use every penny to go on a vacation with your wife and your two sons. Aber du musst jeden Cent ausgeben, um in den Urlaub mit deiner Frau und deinen beiden Söhnen zu fahren. Whatever you don't spend, you have to give back to me. Alles, was du nicht ausgibst, musst du mir wieder zurückgeben. I spend every penny. Und ich habe jeden Cent, jeden Penny ausgegeben. So I said to my friend. Darum sagte ich zu meiner Freundin. I wrote nothing down, but I got everything that you wanted and wrote down, but never got. Ich habe nichts aufgeschrieben, aber ich habe alles bekommen, was du aufgeschrieben hast, aber nie bekommen hast. Year later, you're still frustrating trying to convince God. I never tried to convince God, and I got more than I wanted. Ein Jahr später versuchst du immer noch frustriert, Gott zu überzeugen. Ich habe nie versucht, Gott zu überzeugen, und ich bekam mehr, als ich wollte. I will teach you how to have a prayer life like that. Ich werde euch beibringen, wie ihr so ein Gebetsleben haben könnt. Stay connected. Bleib dran. We have many more hours. Wir haben noch viele Stunden vor uns. You know, in the beginning, wisst ihr, am Anfang, we've been married for 34 years now. Wir sind jetzt seit 34 Jahren verheiratet. In the beginning, my wife was really frustrated with me. Am Anfang war meine Frau sehr frustriert über mich. Because when I understood the finished work of the cross, denn als ich das vollbrachte Werk am Kreuz verstanden hatte, when I understood that we don't pray religiously, but prayer changed in the new covenant. Als ich verstanden hatte, dass wir nicht religiös beten, sondern das Gebet sich im neuen Bund verändert hat, it transformed everything in my life. Veränderte das alles in meinem Leben. Because I used to pray very intensely. Denn früher betete ich sehr intensiv. Listen, I used to pray for hours and hours and hours intensely non-stop to try to convince God to give me a car. Hör zu, ich habe stundenlang intensiv gebetet und versucht, Gott davon zu überzeugen, mir ein Auto zu geben. I really did. Das habe ich wirklich gemacht. When I was 21 years old, als ich 21 Jahre alt war, every Friday night, habe ich jede Freitagnacht gebetet, und zwar von 11 Uhr abends bis 7 Uhr am Morgen, ohne Unterbrechung. Every single Friday. Jeden einzigen Freitag. I was on my knees from 11 night till 7 in the morning. Da war ich auf meinen Knien von 11 Uhr abends bis 7 Uhr am Morgen. You know, you people have no idea how blessed you are. Wisst ihr, ihr Leute habt keine Ahnung, wie gesegnet ihr seid. And I'm telling you why. Und ich sag euch warum. Jesus said, freely give, freely you've received, freely give. Jesus sagte, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es weiter. Everything that I've learned, I'm giving to you freely, freely, freely. Alles, was ich gelernt habe, gebe ich euch umsonst, umsonst, umsonst weiter. I could make a choice to record this in the studio and make an online course and sell it and thousands of people would pay. Ich könnte die Entscheidung treffen, dass ich es im Studio aufnehme und einen Online-Kurs daraus mache und ihn verkaufe und tausende Leute würden dafür bezahlen. I want to give this to you free. Aber ich möchte es euch umsonst geben. Do you know why? Wisst ihr warum? I love Jesus. Ich liebe Jesus. And I love you. Und ich liebe euch. I want you to believe me. I love the people of God and I want them to learn to pray right. Ich möchte, dass ihr mir glaubt, ich liebe die Kinder Gottes und ich möchte ihnen beibringen, wie sie richtig beten. My motive is not, oh, I want to do a live every single night. Mein Motiv ist nicht, oh, ich möchte gern jeden Abend ein Live machen. First of all, I have plenty of things to do, even in the quarantine. Zuerst einmal habe ich viele Dinge zu tun, sogar während der Quarantäne. Secondly, I have a new son and a wife that I could just have a good time with them right now, play some games. Zweitens habe ich einen neuen Sohn und eine Frau und ich könnte einfach eine gute Zeit mit ihnen verbringen. Warum nicht? Vielleicht spielen wir ein paar Spiele. I'm not doing this for me. I'm doing this for the love of my Jesus and for the love of you. Ich tue das nicht für mich. Ich tue das aus Liebe zu Jesus und aus Liebe zu euch. And I want you to understand that you're pouring my heart into you to help you break through. Und ich möchte, dass ihr versteht, dass ich mein Herz in euch investiere, um euch zu helfen, durchzubrechen. Listen. Hört zu. When Jesus came, everything began to be different. Als Jesus kam, fing alles an, sich zu verändern. We have to understand that the new covenant, everything transformed. Wir müssen verstehen, dass der neue Bund alles transformierte. If you look at Matthew chapter 6 with open eyes, wenn du Matthäus Kapitel 6 mit offenen Augen anschaust and with the eyes of the new covenant, und mit den Augen des neuen Bundes, you will actually find shocking things. Wirst du tatsächlich schockierende Dinge entdecken. Jesus says very radical things about praying, about money and about fasting. Jesus sagte sehr radikale Dinge über Geld, über Gebet und über Fasten. Very radical. Sehr radikal. He says, when you pray, do not use repetitions. Er sagte, wenn ihr betet, verwende keine Wiederholung. We've had, you were cut off. Repeat that, please. Jesus sagte, verwendet keine Wiederholung, wenn ihr betet. What do we do? Und was machen wir? We repeat, repeat, repeat the same prayer over and over again. Wir wiederholen, wiederholen und wiederholen dasselbe Gebet immer, immer wieder. We have made the Lord's prayer into a formula. When Jesus said, don't use a formula. Wir haben das Vaterunser zu einer Formel gemacht, obwohl Jesus sagte, verwendet keine Formeln. When Jesus said, don't use the vain repetition like the Gentiles. Don't do that. Hör doch, als Jesus sagte, verwendet keine vergeblichen Wiederholungen wie die Heiden, macht das nicht. They think they're heard because they use many words, but that's not true. Sie denken, sie werden erhört, wenn sie viele Worte verwenden, aber das stimmt nicht. The church has completely ignored the teaching of Jesus. Die Kirche hat die Lehre von Jesus komplett ignoriert. Pray, pray, pray, pray, hard, hard, hard, long, long, long, no more hard work. Bete, bete, bete, hart, hart, hart, lang, lang, lang, mehr, mehr, mehr. We take the Lord's Prayer as a formula, but that's never what Jesus wanted to teach us. Wir verwenden das Vaterunser als Formel, aber das wollte Jesus niemals uns so lehren. And probably in about two or three lives from now, I will teach about how we use the Lord's Prayer. Wahrscheinlich in zwei oder drei Lives werde ich darüber lehren, wie wir das Vaterunser verwenden. It's going to change your life. Es wird euer Leben verändern. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Friends, listen. Freunde, hört zu. I will do lives about the new covenant prayer until I've taught everything I want to teach. Ich werde Lives über das Gebet im neuen Bund machen, bis ich alles gelehrt habe, was ich euch beibringen will. I don't know if it's going to be 5, 10. I really don't care, but I'm going to keep teaching it. Ich weiß nicht, ob es 5 oder 10 werden. Es ist mir auch egal, aber ich werde weitermachen, es euch zu lernen. But I promise you something. Und ich verspreche euch etwas. If you're willing to change, wenn du bereit bist, dich zu verändern, that's the first thing you have to have. Das ist die erste Sache, die du bereit sein musst. If you're not willing to change, not even God can change. Wenn du nicht bereit bist, dich zu verändern, kann nicht einmal Gott dich ändern. Secondly. Und zweitens. If you're willing to go through the pain of renewing your mind. Wenn du bereit bist, durch den Schmerz durchzugehen, dein Denken zu erneuern, to renew your religious mind into the mind of Christ. Um dein religiöses Denken in das Denken Christi zu erneuern. Thirdly, drittens, if you're willing to put into practice what I teach you. Wenn du bereit bist, das in die Praxis umzusetzen, was ich euch beibringe, I make you a promise. Dann verspreche ich dir etwas. That I really, really believe. Und da glaube ich wirklich, wirklich dran. In 2 months, your life will be completely changed. In 2 Monaten wird dein Leben komplett verändert sein. In 2 months, you will have more results from your prayer life than you had in the last 20 years. I guarantee you. In 2 Monaten wirst du mehr Ergebnisse aus deinem Gebetsleben haben als in den letzten 20 Jahren. Das garantiere ich dir. You ask Matthäus. Frage Matthäus. Oh, Matthäus' name is off here. Oh, Matthäus' Name ist nicht mehr hier. Okay, here is Matthäus. You see right at the bottom? Okay, hier ist Matthäus. Seht ihr ihn hier unten? The reason why I picked Matthäus here. Der Grund, warum ich Matthäus hier ausgewählt habe. It's a very simple thing. Take a screenshot of this script. Es ist sehr einfach. Mach einfach einen Screenshot davon. Because I'm going to take you turn it off again. Denn ich schalte die Kommentare gleich wieder ab. So take a screenshot. Mach einen Screenshot. Matthäus is a wonderful son of mine that the Lord has given me. Matthäus ist ein wunderbarer Sohn von mir, den mir der Herr gegeben hat. And he has an incredible understanding about the end times. Und er hat ein unglaubliches Verständnis über die Endzeit. He understands New Covenant prayer. Er versteht das Gebet im Neuen Bund. And he is doing a teaching series on his Instagram about the return of Jesus Christ. Und er macht eine Lehrserie auf seinem Instagram-Kanal über die Rückkehr von Jesus Christus. So I encourage you, follow Matthäus. Darum ermutige ich euch, folgt Matthäus. Ich sage das nicht, damit er mehr Folger hat. But if you want to understand about the coming back of Jesus Christ and the rapture and all this, Matthäus teaches it simply and very powerfully. Aber wenn ihr mehr verstehen wollt über das Kommen von Jesus Christus und die Entrückung, Matthäus lehrt das ganz einfach und sehr vollmächtig. So anyhow, we have only a couple of minutes. Let's finish. Okay, wir haben nur noch ein paar Minuten. Lass uns zum Schluss kommen. Prayer is a wonderful mystery. Gebet ist ein wunderbares Mysterium. Prayer is God's invitation. To join him in what he's doing. Gebet ist Gottes Einladung, uns ihm anzuschließen bei dem, was er tut. I have to say this again. Ich muss das einfach noch einmal sagen. Prayer is an invitation from your amazing God in heaven. Gebet ist eine Einladung von deinem fantastischen Gott im Himmel. To join him in what he's doing. Um dich ihm anzuschließen bei dem, was er tut. Prayer is not you trying to convince him. Is he trying to convince you to partner with him? Gebet ist kein Versuch von dir, Gott zu überzeugen, sondern er versucht dich zu überzeugen, mit ihm zusammenzuarbeiten. Him and me to join together and do amazing things every day. Er und ich miteinander verbunden, um jeden Tag fantastische Dinge zu tun. That's prayer. Das ist Gebet. It is one of the greatest privileges that God gives to his children. Es ist eines der größten Privilegien, die Gott seinen Kindern gibt. Where there is no effective prayer life, the heart of the Christian life stops to beat. Wo es kein effektives Gebetsleben gibt, wird das Herz des christlichen Lebens aufhören zu schlagen. And it becomes simple religion. Und es wird nur noch Religion. It becomes a dead body without any life, just be forms and dogmas. Es wird ein toter Körper ohne jegliches Leben. Alles verwandelt sich in Dogmen und Formeln. Look at the Church of Jesus Christ today. Schau dir die Gemeinde von Jesus Christus heute an. A large part is a dead body with forms and dogmas. Ein großer Teil ist ein toter Körper mit Formeln und Dogmen. By my own experience. Durch meine eigene Erfahrung. I find that my life goes as well as my prayer life goes. Habe ich festgestellt, dass mein Leben nur so gut funktioniert, wie mein Gebetsleben funktioniert. Listen, for me a day where I don't have 2 or 3 hours in prayer is an awful, awful, awful day. Hör zu, ein Tag, an dem ich nicht 2 bis 3 Stunden im Gebet verbringe, ist ein wirklich schrecklicher Tag für mich. Prayer is amazing. Gebet ist fantastisch. It's beautiful. Es ist herrlich. But for many of us, it's just been frustration after frustration because of religion. Aber für viele von uns ist es nur eine Frustration nach der anderen wegen Religion. Holy Spirit, teach these precious people. Heiliger Geist, lehre diese kostbaren Menschen, bitte. Please. Bitte. We trust you. Wir vertrauen dir. My hour is over. Meine Stunde ist vorbei. I'm purposely not taking time to prophesy because I want to teach you. Ich gehe bewusst nicht in Prophetie über, denn ich möchte euch gerne lehren. Tomorrow night, same time, at the same time, we continue. Morgen Abend um dieselbe Zeit werden wir weitermachen. We love you guys. Wir lieben euch, Leute. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen. Ciao.